A22. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wann möchten Sie nach Rom? Am 7.? Am 10.? Am 20.? Ich reserviere Ihnen ein Zimmer. Mit Dusche? Mit Bad? Mit Terrasse? Ich wiederhole. 0 0 4 9 5 2 0 3 17 44